Der Führer ist erschienen. Er schreitet die Treppen herunter, begibt sich durch das Spalier der SS. Auf den Tribünen eine verzückte Menge. Jetzt ist er uns schon ganz nahe gekommen. Begrüßung der Ehrengäste. Unter ihnen der päpstliche Nunzius in München, Alberto Vassallo di Torregrossa. Was der bei dieser Gelegenheit zu Hitler sagte, konnten die Rundfunkreporter nicht vernehmen. Aber die gleichgestaltete Presse des Regimes berichtete am folgenden Tag an herausragender Stelle darüber und rasch wurden Plakate mit dem Ausspruch des päpstlichen Nunzius gedruckt. Ich habe Sie lange nicht verstanden, aber ich habe mich lange darum bemüht. Heute verstehe ich Sie. Zu dem ernsten Tone von Potsdam klingt der festlich frohe Jubel des deutschen Südens und kündet den Tag der deutschen Kunst. Über den festgefügten Mauern des neuen Staates soll das hehre Symbol schöpferischer Kunst als ragende Kuppel, Krönung und Vollendung dieses Domes werden. Noch steht das Werk im Bau. Geschlechter und Geschlechter werden daran schaffen, aber die Form und das Ziel ist gesetzt. Tiefster Sinn des neuen Staates, ein glühendes Bekenntnis zum schöpferischen Volkstum der Nation.